Zweifellos waren aus Deutschland und aus Österreich-Ungarn die allerbesten Nachrichten eingetroffen. Wie der Zusammenbruch vorbereitet wurde, darüber berichtete der Sozialdemokrat Vater in einer Versammlung des Arbeiter- und Soldatenrats Magdeburg. Uns ist diese Revolution nicht überraschend gekommen, sagte Genosse Vater. Seit dem 25. Januar 1918 haben wir den Umsturz planmäßig vorbereitet. Die Arbeit war schwierig und gefahrvoll zugleich. Wir haben sie mit vielen Jahren Zuchthaus und Gefängnis bezahlt. Die Sozialdemokratische Partei hatte eingesehen, dass die großen Streiks nicht zur Revolution führen. Es mussten daher andere Wege beschritten werden. Die Arbeit hat sich gelohnt. Wir haben unsere Leute, die an die Front gingen, zur Fahnenflucht verleitet. Die Fahnenflüchtigen haben wir organisiert, mit falschen Papieren ausgestattet, mit Geld und unterschriftslosen Flugschriften versehen. Wir haben diese Leute nach allen Himmelsrichtungen, hauptsächlich an die Front, geschickt, damit sie die Frontsoldaten bearbeiten und die Front zermürben sollten. Diese haben die Soldaten bestimmt, überzulaufen, und so hat sich der Zerfall allmählich aber sicher vollzogen. Am 5. Oktober 1918 erfolgte das Friedensangebot des Reichskanzlers Prinz Max von Baden. Prinz Max von Baden steht den Freimaurern sehr nahe, denn sein Vater, Prinz Wilhelm von Baden, war Freimaurer. Er stand 1859 bis 1863 als Großmeister an der Spitze der Großloge von Preußen zur Freundschaft und hat ihr bis zum Jahre 1897, wo er in den ewigen Orient einging, als Ehrengroßmeister angehört. Aber auch das Friedensangebot des Kanzlers Max von Baden wurde von der Weltfreimaurerei sofort bekämpft. Bruder Poindexter sprach im amerikanischen Senat die Hoffnung aus, dass die Entente-Ministerpräsidenten Lloyd George und Bruder Clemenceau den Waffenstillstand mit Deutschland verhindern werden. Und sein Kollege Bruder Lodge wollte nur eine solche Friedensliebe anerkennen, die von der amerikanisch-französisch-englischen Armee auf deutschem Boden diktiert würde. Wie alle anderen Friedensäußerungen Deutschland wurde auch dieser Schritt von der Weltfreimaurerei nur als feindliches Manöver hingestellt und mit Hohn und Spott zurückgewiesen. Mancher entrüstete Leser wird nun die Frage aufwerfen, warum hat die deutsche Öffentlichkeit von all diesen Schandtaten der Weltfreimaurerei nichts oder so gut wie nichts erfahren? Warum klärten die deutschen Zeitungen die Bevölkerung nicht rechtzeitig darüber auf? Sie durften nicht. Es war ihnen verboten. Ja, wer in aller Welt konnte im Deutschen Reiche denn ein derart hirnrissiges Verbot durchsetzen, das nur den Feinden diente, dem Vaterland jedoch Verderben gereichen musste? Wer dieses Verbot erwirkt hat? Die deutsche Freimaurerei. Die deutsche Freimaurerei war es, die bei der Reichsregierung ein Verbot durchsetzte, wodurch den unbegründeten Verhetzungen gegen die Freimaurerei und das Logenwesen Einhalt geboten wurde. Insbesondere sind die Schriftsteller der katholischen Zeitungen angewiesen worden, die Anschuldigungen zu unterlassen, die deutschen Freimaurer seien indirekt Kriegshetzer. Nun, eine solche Anschuldigung ist bestimmt nicht erhoben worden. Wohl aber hat man den deutschen Freimaurern den Vorwurf gemacht, dass sie durch ihr Schweigen die Handlungen der Freimaurer der feindlichen Staaten zu decken suchten und solcher Art die Kriegshetze der feindlichen Freimaurer mittelbar begünstigten. Dieser Vorwurf ist leider nur allzu berechtigt. Hat doch sogar der deutsche Bruder Dr. Wilhelm Ohr festgestellt, dass die deutschen Freimaurer die fortwährenden Angriffe der feindlichen Großoriente stets äußerst matt abgewehrt hätten. Das Gefühl freimaurerischer Zusammengehörigkeit überwog und ertötete eben jedes andere Gefühl. Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Hier galt es eben, Farbe zu bekennen. Ist die deutsche Freimaurerei ihrem Wesen, ihrem Geiste nach eine völlig andere als die angloamerikanische, französische, italische, serbische und so weiter? Dann hätte sie eben das Tischtuch zwischen sich und den anders gearteten feindlichen Brüdern zerschneiden müssen. Sie hat es nicht getan. Daher steht jedem frei, sich das Seinige zu denken und auch laut zu sagen. Die deutsche Freimaurerei ist wegen ihres Schweigens und Versteckspielens mitschuldig an dem Zusammenbruch, mitschuldig an dem Elends- und Vernichtungsfrieden, der das deutsche Volk zur Knechtschaft verurteilt. Und muss sich nicht in dem Herzen eines jeden Deutschen das Gefühl der Empörung regen, wenn er liest, wie die deutschen Freimaurer bereits rege daran sind, die alten Verbindungen mit unseren Todfeinden wieder aufzunehmen? Auf der einen Seite erfahren wir, dass die französischen Logen seit 1870 geschlossen in Elsaß-Lothringen wiederhergestellt wurden und die deutschen Freimaurer von dort flüchten müssen. Andererseits aber wird uns mitgeteilt, dass in der altehrwürdigen Stadt Köln eine englische Feldloge errichtet wurde, in der auch deutsche Brüder verkehren. Wahrhaftig, die Deutschen sind doch in nationaler Hinsicht das pflichtvergessenste Volk der Welt. Was nach solchen Feststellungen von Nationalbewusstsein der deutschen Freimaurer zu halten ist, braucht nicht erst gesagt zu werden. Die deutschen Brüder Freimaurer aber mögen es mit ihrem Gewissen ausmachen, ob sie eine derart jämmerliche und schmachvolle Rolle weiterspielen wollen oder nicht.